IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Mayer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Gramas, Musikskalen des antiken Indiens. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Unsere Sendungen befassen sich zentral mit den Ragas der indischen Klassik und meist haben wir sie einem Musiksystem zugeordnet, das als Tat-System für die Hindustani-Musik, die nordindische Klassik und als Melakartha-System für die kanatische Musik, die südindische Klassik, bekannt ist. Die Ursprünge der Ragas reichen aber weit bis vor die Mogulherrschaft im 14. bis 16. Jahrhundert zurück, unter deren besonderen Einfluss die Musikkünste Nordindiens standen. Noch heute werden einige antike Ragas aus dieser Zeit gespielt, wie wir noch hören werden. Bereits in der prähistorischen Ära Indiens fanden Archäologen die Wurzeln der indischen Musik und ihrer Instrumente. Diese Zivilisation existierte auf dem indischen Subkontinent im Indus-Tal, in einer Region, die heute das südöstliche Afghanistan, die pakistanische Provinz Balochistan, den Iran und Punjab, einer ehemaligen Provinz von British India, umfassen würde. Der Punjab ist aktuell das Grenzgebiet zwischen Nordindien und Pakistan. Die Zivilisation aus dem Indus-Tal wird auf 3000 bis 1200 vor Christi Geburt datiert. Uns im Westen ist diese Periode als die Bronzezeit geläufig. Musikwissenschaftliche Ausarbeitungen im heutigen Sinne existieren bereits sehr früh in der liturgischen Musik, wie die Samaveda, mit einer Sammlung Samhita von Hymnen, die von ausgebildeten Sängern rezitiert wurden, ist die Samaveda das zweite von vier Hindu-Skripten. Sie allesamt gingen in die Geschichte als die Veden ein. Veda bedeutet in der Sanskrit-Sprache Wissen. Die ältesten Teile der Samaveda werden auf ca. 1000 vor Christus geschätzt. Auf die Samaveda und dem Natya-Sastra, eine bedeutende Abhandlung über die darstellenden Künste, in denen wir zwei grundlegende Musikskalen des antiken Indien finden, kommen wir nach unserem ersten Hörbeispiel zurück. Ustad Shahid Parvez, ein Sitar-Maestro unserer Zeit, präsentiert nun den antiken Morgenraga Bhairav. Auf das Klassifizierungsschema der sechs antiken Hauptragas werden wir später etwas genauer eingehen. Shahid Parvez stammt in siebter Generation aus einer Dynastie von Sitar-Spielern. Sein innovatives, lyrisches Spiel steht ganz in der Tradition der Etava-Gharana, eine der indischen Musikschulen. Parvez ist gleichfalls ein Meister auf der Tabla, dem Trommelpaar der nordindischen Klassik. Der Raga Bhairav ist ein noch heute sehr verbreiteter Raga. Bhairav wird im Zeitsystem als Morgenraga gespielt. Er soll der Legende nach von Shiva, der höchsten hinduistischen Gottheit, selbst kreiert worden sein. In der aufsteigenden Skala entfällt die zweite Stufe Re. Die absteigende Skala wird mit allen sieben Hauptnoten gespielt. Die Aufnahme mit Shahid Parvez findet sich auf der CD Morning Ragas Volume 1, erschienen im Jahre 1992 beim Label Living Media India Limited. Thank you. Samaveda, das zweite Buch der hinduistischen Skripte, die uns als die vier Veden überliefert sind, besteht aus einer Sammlung von Hymnen. Für 75 von ihnen stammen die Melodien Samagana aus der Rigveda. Diese gleichfalls im Sanskrit verfasste Kollektion von Hymnen wurde von der Priesterschaft der vedischen Religion zur Lobpreisung und Ansprache verschiedener Gottheiten gesungen. Die Rigveda datiert man etwa auf 1700 bis 1100 vor Christi Geburt. In den Liederbüchern, den Ganas, werden die Modifikationen der Verse, die Aussprache, ihre mantrischen Wiederholungen und Ergänzungen durch vereinzelte Syllables, den Stoppas, aufs Genaueste vorgeschrieben. Die Schüler jener Zeit mussten bis zu 11 verschiedene Interpretationen des gleichen Liedtextes auswendig lernen. Upaveda, das technische Manual der Samaveda, beinhaltet auch eine Abhandlung zur Musik, zum Tanz und Theater. Sie ging in die Geschichte unter dem Namen Gandharva Veda ein. In den verschiedensten Regionen Indiens existierten Rezensionen von der Samaveda, wie im westlichen Bundesstaat Gujarat, aus dem Mahatma Gandhi stammt, in Kerala, am Arabischen Meer gelegen, dem angrenzenden Karnataka und Maharatta, das als Maratha Empire bis 1818, bis kurz nach der britischen Invasion existierte. Die Samaveda liegt in deutscher Sprache von Theodor Benefey aus dem Jahre 1848 vor und im Englischen von Ralph D.H. Griffiths mit Erstveröffentlichung 1893. Diese wurde 1991 von Nag Saran Singh und Surendra Pratap in Delhi umfassend erweitert. Aus der Ausgabe im Jahre 1895 lesen wir im zweiten Kapitel des vierten Buches Absatz 1, Soma Pavamana, zweiter Satz. The swans, the Vrishaknas, from anear us, restless, have brought their clamor to our dwelling. Friends come to Pavamana, meet for praises, and sound in concert the resistless music. Mit Bezug auf unser erstes Hörbeispiel, den Morgenraga Bhairav, wird uns der Sänger Ulhas Kashalka den nordindischen Raga Alhaya Bilawal zu Gehör bringen. Alhaya Bilawal ist der geläufigste Raga aus der Bilawal-Gruppe. Bilawal steht als weibliche Form in verwandtschaftlicher Beziehung mit dem männlichen Raga Bhairav. In der aufsteigenden Skala entfällt die vierte Stufe Ma. In der absteigenden Form wird Alhaya Bilawal mit allen sieben Hauptnoten gespielt. Der nordindische Sänger Pandit Ulhas Kashalka wurde 1955 in Nagpur geboren. Kashalka ist in verschiedenen Stilrichtungen ausgebildet, der Gwalior, Jaipur und Agra Gharana. Kunstvoll verbindet Kashalka all diese verschiedenen Stilrichtungen zu einem harmonischen Ganzen in seinen Raga-Interpretationen. Von seinem Vater, Andy Kashalka, Anwalt und Musiklaie, erlernte er die musikalischen Grundlagen. Seine weiteren Lehrmeister waren Pandit Ramarate und Pandit Gajanand Rao Joshi. Bis heute unterrichtet Ulhas Kashalka an der renommierten ITC Sanket Research Academy in Kolkata. Die Aufnahme von Raga Alhaya Bilawal findet sich auf der CD Tarana, Flights of Melody. Sie wurde 1994 bei dem indischen Label Music Today veröffentlicht. Ta-a-da-da-na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Vier vedischen Bücher werden ergänzt um das fünfte Buch, das Natyasastra. Seine Entstehung wird ungefähr datiert auf 500 v. Chr. Bis ca. 500 nach Christus. Auch über den Verfasser gibt es Unklarheiten. Die Mehrheit ist der Auffassung, dass es von dem Weisen und indischen Musikwissenschaftler Bharata Muni geschrieben wurde. Wenige verstehen das Natyasastra als ein Sammelwerk verschiedener Autoren. Die Schlüssigkeit des Natyasastra lässt vermuten, dass es von Bharata als alleinigem Autor geschrieben wurde. Es basiert auf dem älteren Gandharva Veda, das technische Manuell aus der Samaveda. In Indien betrachtet man heute das Natyasastra als das Grundlagenwerk aller darstellenden Künste. Natya oder Nataka bedeutet Künste des Dramas. Sastra ist das Sanskritwort für Regelwerk. Zu jener Zeit von Bharata war das Theater untrennbar mit der Musik und dem Tanz verbunden. Bharata behandelte alle Aspekte der Bühnenkunst, vom Schauspiel, der Sprachform, Bühnendekoration, Make-up bis hin zur Literatur, dem Einfluss der Musik, Tanzbewegungen mit der Analyse verschiedener Tanzformen und ihre emotionale Wirkung auf den Betrachter. Das Natyasastra kann als ein theoretisches Konzept der Ästhetik verstanden werden. Seine Textschrift umfasst ca. 6000 Sutren, in 36 bzw. 37 Kapiteln geordnet. Einige davon sind in Poesieform verfasst. Die musikwissenschaftliche Arbeit von Bharata ist einzigartig. Als sein wichtigster Kritiker gilt Abhinava Gupta. Dieser spirituelle Führer und Yogi lebte etwa von 950 bis 1020 nach Christi Geburt. Abhinava Gupta verfasste mit dem Abhinava Bharati einen sehr umfassenden Kommentar, in dem er das von Bharata dargestellte Wirkungsprinzip der Noten und ihres emotionalen Ausdrucks Rasa Sutra ausführlicher erläutert. Abhinava Gupta erweitert Bharatas Natyasastra um eine spirituelle Dimension. Nach seinem Verständnis wird die ästhetische und spirituelle Erfahrbarkeit des Emotionalen maßgeblich von der inneren Disposition des Hörers, von dem Selbst und seiner Selbstbeschränkung bestimmt.